haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Freudenhaus. Das Haus lag am Rande der Stadt in einer idyllischen Gegend. Mit einem alten Dorfbrunnen und restaurierten Bauernhäusern, in denen Lehrer und Beamte mit ihren netten Frauen lebten und gut aussehende Kinder großzogen. Frau Kamba passte nicht ganz ins Bild. Sie lebte allein in einem alten Haus, dessen Räume so niedrig waren, dass ich es vorzog, mich mit ihr in einem nahegelegenen Gasthof zu unterhalten. Die Polizei hat die Anbrüche längst zu den Akten gelegt. Aber mir wollen sie nicht aus dem Kopf. Zwei Einbrüche in nur 2 Wochen, ohne dass etwas Wertvolles gestohlen wurde. Das ist es genau, was mich beunruhigt. Es scheint beinahe, als suche jemand etwas ganz Bestimmtes in meinem Haus. Und Sie haben eine Vorstellung, was es sein könnte? Nein. Ich habe gehört, dass auch in der Nachbarschaft eingebrochen worden ist. Aber nur bei mir geschah es 2-mal. Beide Male auf die gleiche Art und Weise. Ja, eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen. Ich gehe gerne aus, ne Kino, Oper und Theater und so. Ja, manchmal bin ich an 3 Abenden hintereinander nicht im Haus. Wurden Schubladen durchwühlt? Ja, es wurde auch etwas Geld gestohlen, aber es lag mehr herum, auch Schmuck, den man verkaufen könnte. Sie befürchten, dass die Einbrecher noch einmal kommen? Ja, wenn sie nicht gefunden haben, was sie suchten, dann werden sie noch einmal kommen. Das wäre ganz schön riskant. Und nur wer unbedingt muss, geht ein solches Risiko ein. Ich habe einen jungen Mann beobachtet, der durch die Gegend streift. Er ist gestern 4-mal an meinem Haus vorbeigekommen. Und danach hat er bei einem Nachbarn geklingelt. Und wer ist dieser Nachbar? Herr Ziller. Ein seltsamer Mensch. Man munkelt, dass er steinreich ist. Das lässt er sich allerdings nicht anmerken. Er trägt seit Jahren dieselben Sachen und abends macht er kaum Licht. Ein Geizhals, wie er im Buche steht. Haben Sie den jungen Mann zuvor schon einmal beobachtet? Allerdings. Lange bevor die beiden Einbrüche geschahen. Zuerst fuhr er jeweils auf einem Fahrrad vorbei. Dann sah ich ihn in einem Auto. Ein teures Auto und ganz neu. Überhaupt ist dieser junge Mann das pure Gegenteil von Herrn Ziller. Immer neue Kleider, neue Schuhe. Ja, das ist mir aufgefallen. Wann haben Sie den jungen Mann zuletzt gesehen? Heute Morgen. Er saß in seinem Wagen und las Zeitung. Finden Sie heraus, ob er etwas mit den Einbrüchen zu tun hat. Die Polizei, die lässt sich nicht mehr blicken. Nicht einen einzigen Streifenwagen habe ich in den letzten Tagen gesehen. Ich verbrachte den Nachmittag wie ein alter Opa, spazierte auf dem Gehsteig, pfiff jungen Mädchen hinterher und schaute in Nachbars Garten. Es vergingen über 2 Stunden, bis ich einen jungen Mann sah, auf den die Beschreibung meiner Klientin passte. Er kam aus dem Haus von Herrn Ziller. Ich folgte ihm und sprach ihn an. Was soll das? Ich lasse mich nicht einfach auf der Straße anquatschen. Wenn Sie auf junge Männer stehen, dann gehen Sie zum Bahnhof oder in eine einschlägige Bar. Ich stehe mir auf Einbrecher. Gibt es dafür auch eine einschlägige Bar? Hier in der Gegend wird dauernd eingebrochen. Aber das kümmert mich nicht. Ich wohne nicht hier. Weshalb lungern Sie in der Gegend herum? Ich lungere nicht herum. Ich bin geschäftlich unterwegs. Sie arbeiten für Herrn Ziller? Das geht Sie nichts an. Wer sind Sie überhaupt? Etwa einer von der Steuerfahndung? Maloney ist mein Name. Ich bin Privatdetektiv. Echt? Das wollte ich auch mal werden. Aber dann entschied ich mich für einen anständigen Beruf. Ich wurde Rausschmeißer in einem Bordell. Danach fuhr ich zur See, bis ich genug vom Wasser hatte und eine Ausbildung als Computerprogrammierer machte. Das hört sich an wie die Kurzbiografie eines lausigen Schriftstellers. Schreiben kann ich nicht, aber singen. Auf dem Schiff nannte man mich den Freddy Quinn aus den Alpen. Und was arbeiten Sie heute? Großes Geheimnis. Sie sind Detektiv, finden Sie es heraus. Honorar gibt es keines. Jetzt muss ich weiter. Wenn Sie mir folgen, rufe ich die Polizei. Er hielt mir sein Handy unter die Nase. Ich lächelte und zeigte ihm meines. Wir blieben eine Weile stehen, bis sein kleines Ding Beethovens Fünfte intonierte. Er erschrak so sehr, dass er das Handy beinahe fallen ließ. Ich verabschiedete mich und klingelte bei Herrn Ziller. Er empfing mich in seinem ungeheizten Haus. Das überrascht mich nicht. Früher oder später musste jemand auf die Idee kommen, einen Detektiv zu engagieren. Die Einbrüche häufen sich. Auch bei mir wurde vor 3 Monaten eingebrochen. Aber zu holen gibt es bei mir nichts. Haben die Einbrecher die Heizung mitgenommen? Ich heize nicht. Ich benutze auch kein warmes Wasser. Ich wasche mich mit Regenwasser. Die Tonne steht hinter dem Haus. Und ich esse nur, was in meinem Garten wächst. Wachsen da auch Rinder und Schafe? Nein, aber Maden, Schnecken und Würmer. Alles essbar und erst noch gesund. Zudem haben Maden den Vorteil, dass man sie nicht kochen muss. Sie sind zart wie Butter und schmecken ausgezeichnet zu Löwenzahn. Was riecht hier so seltsam? Die Toilettenspülung ist eine Verschwendung. Es genügt völlig, wenn man einmal die Woche spült. An den Geruch gewöhnt man sich. Möchten Sie die Toilette benutzen? Ich habe vor 3 Tagen gespült. Danke, danke, aber mein Darm fühlt sich leer an. Das kommt von der falschen Ernährung. Wir gehen an unserem Wohlstand zugrunde. Die Leute verdienen Geld und geben es wieder aus. Sie werden nie begreifen, was für ein tolles Gefühl es ist, kein Geld mehr auszugeben. Der üble Geruch stieg in meiner Nase hoch und breitete sich aus, bis sich Kopfschmerzen bemerkbar machten. Ich verabschiedete mich und fuhr ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Das sind professionelle Banden, die bereits über 60 Einbrüche auf dem Kerbholz haben. Die kommen vermutlich aus dem Ausland. An verschiedenen Tatorten wurden fremdländische Zigarettenkippen gefunden. Vielleicht sollten wir ein paar fremdländische Polizisten importieren, für die das Wort Arbeit zur Umgangssprache gehört. Für Einbruch bin ich nicht zuständig, Maloney. Getötet wurde niemand. Einmal wurde ein Ehepaar im Schlaf überrascht. Einer der Einbrecher hielt die beiden im Schacht, während die anderen das Haus ausräumten. Die Häuser wurden ausgeräumt. Das ist bei Einbrüchen üblich, Maloney. Es kommt selten vor, dass die Einbrecher etwas mitbringen. Und es kommt auch selten vor, dass sie nichts mitgehen lassen, aber stundenlang nach etwas suchen. Profis wissen genau, was sie suchen müssen und was sie problemlos an die Hehler verkaufen können. Nur Amateure hinterlassen ein Chaos. Das ist wie bei den Ermittlungsarbeiten, Maloney. In meinem Büro schaute ich ein wenig fern und freute mich über eine Sendung, in der gezeigt wurde, wie sich Wüstenmäuse zur Paarungszeit verhielten. Ich war gerade dabei einzudösen, als mein Handy klingelte und mir meine Klientin mit ängstlicher Stimme mitteilte, dass jemand in ihrem Haus sei und sie nicht wisse, wie sie sich verhalten solle. Ich riet ihr, möglichst gar nichts zu tun, doch noch ehe ich den Satz beendet hatte, wurde die Leitung unterbrochen. In dem kleinen Haus suchten eifrige Beamte nach Spuren, andere schossen Fotos und der Anführer der Bande stellte seltsame Fragen. Anwesend war eine Nachbarin meiner Klientin und Gevatter Tod, der grinsend in einer Ecke stand. Ich sah sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Verandatür stand offen und auf dem Fußboden, da entdeckte ich den Kerzenständer. Sie entdeckten zuerst den Kerzenständer und erst danach die tote Frau Kamber? Ja, das Licht des Mondes fiel direkt auf den Kerzenständer. Frau Kamber lag da in der Ecke, aber das wissen Sie ja bereits. Und Philipp Maloney ist Ihr Hausgespenst. Frau Kamber rief mich an. Das hat man davon. Alles wird privatisiert heutzutage. Sogar die Hilferufe. Früher rief man die Polizei oder die Feuerwehr. Heute ruft man Maloney. Und was schaut dabei heraus? Eine Leiche. Frau Kamber muss die Einbrecher überrascht haben. Oder die Einbrecher überraschten Frau Kamber. Wurde etwas gestohlen? Nein, es ist wie bei den ersten beiden Einbrüchen. Frau Kamber war davon überzeugt, dass die Einbrüche mit dem Freudenhaus zu tun haben. Was denn für ein Freudenhaus? Hatte sie ein Polizeipräsidium in der Nähe? Ein Freudenhaus ist ein Bordell, Maloney. Aber so etwas können Sie sich nicht leisten. Im Gegensatz zu den hiesigen Polizisten, die diesen Service gratis in Anspruch nehmen. Frau Kamber hat Anzeige erstattet. Sie hat versucht, die Nachbarn zu mobilisieren. Weshalb hat sie mir nichts davon gesagt? Sie wollte, dass sie unvoreingenommen ermitteln. Sie glaubte, dass Herr Ziller der Betreiber des Bordells ist. Ziller, der Insektenfreund. Was für Insekten, was für Freunde. Frau Kamba ist tot, sie wurde erschlagen. Alles andere ist Spekulation. Ich machte einen kleinen Spaziergang und wartete, bis die Polizei abgezogen war. Der knausrige Herr Ziller saß in der dunklen Küche und kochte in einer Pfanne eine seltsame Brühe auf. Jeden zweiten Tag gönne ich mir eine warme Mahlzeit. Möchten Sie probieren? Das Zeugs in der Pfanne riecht nicht viel besser als der Gestank, der aus der Toilette dringt. Ein paar Schnecken, 10 Maden, 3 Raupen, wilder Spinat und viele Kräuter und Gräser. Dazu ein Schuss Beerensaft. Hört sich an wie ein Leckerbissen für bestimmte Vogelarten. Ich persönlich kann jedoch nicht fliegen. Diese Suppe ist gesund und stärkt die Potenz. Apropos Potenz. Stimmt es, dass Ihnen ein Edelpuff gehört, der in einem der alten Häuser untergebracht ist? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Verstehe. Ihr Beruf lässt kein geregeltes Privatleben zu. Also gut, ich kann Ihnen das Etablissement empfehlen. Sie verdienen sich vermutlich dumm und dämlich damit und ernähren sich trotzdem von schleimigen Viechern. Wie ich Ihnen schon sagte, Geld verdienen ist toll. Geld sparen noch viel toller. Kein Geld ausgeben, das Allertollste. Leider eigne ich mich nicht als Chef eines Bordells. Deshalb muss ich einen Lakai bezahlen, der den Laden für mich schmeißt. Aber es kommt genug Geld in die Kasse. Mit 6 verdient man viel mehr Geld als mit Heizöl sparen. Er gab mir die Adresse des Roten Hauses. Es lag tatsächlich mitten im Quartier und unterschied sich von den anderen Häusern nur durch 2 rote Lämpchen, die an den Fenstern angebracht waren. Ich klingelte und eine leicht bekleidete Frau öffnete mir. Als ich ihr sagte, dass ich bloß mit ihr reden wollte, zeigte sie nach hinten. Ich folgte ihr und setzte mich auf ein bequemes Sofa. Die Frau nannte sich Larissa und holte ein Stück Holz hervor, das sie mit einem Messer bearbeitete. Ich habe schon immer gerne geschnitzt. In Bayern hätte ich Herrgottschnitzerin werden können. Bei uns lohnt es sich nicht zu schnitzen. Larissa klingt nach Osten. Mein richtiger Name ist Heidi. Das passt besser zu den Schnitzereien. Worüber möchten Sie sich unterhalten? Eine Nachbarin ist ermordet worden, Frau Kamba. Echt? Das ist aber krass. Man meint hier immer, man lebe in der Idylle. Ja, aber ich sollte es besser wissen. Kannten Sie Frau Kamba? Ja, sie schaute einmal vorbei. Sie war ganz nett, sagte, dass sie nichts gegen uns Mädchen habe, aber das Haus sei ein Skandal und sie sagte, sie werde dagegen kämpfen. Und hat sie dagegen gekämpft? Sie hat das Haus beobachtet und die Freier fotografiert. Sie stand manchmal direkt gegenüber, so dass die Freier sie sehen konnten. Einige gerieten in Panik und hauten ab. Andere gingen weiter, wie wenn sie sich in der Tür geirrt hätten. Auf alle Fälle lief das Geschäft nicht mehr so gut wie zu Beginn. Wurde einer der Freier handgreiflich? Wie meinen Sie das? Ach so, jetzt verstehe ich. Nein, so krass daneben hat sich keiner benommen. So, ich mache jetzt Feierabend. Mir egal, was Bach sagt. Bach ist der junge Aufpasser. Er spielt sich auf, tut so, als sei er der King. Dabei wissen wir alle, dass er nur ein Lakai ist. Mir egal, ich ziehe bald in eine andere Stadt. Mach da nur noch Massagen. Verdiene weniger, aber was soll's. Schnitzen ist kein teures Hobby. Wir unterhielten uns noch eine Weile und tranken ein Glas edlen Scotch. Larissa und Heidi verschmolzen zu einer süßen Versuchung, der ich jedoch widerstand, da sie mein Bankkonto zu stark belastet hätte. Frau Gigax war nicht gerade darüber erfreut, dass ich mit viel Spürsinn und noch mehr Geduld das Haus ihrer Nachbarin durchkämmte und schließlich fündig wurde. Sie hat die Fotos unter dem Teppich versteckt? So ist es. Schön nebeneinander. Ein riesiges, begehbares Fotoalbum. Ich verstehe das nicht. Was wollte sie mit den Fotos? Wollte sie die Männer erpressen? Wahrscheinlich wollte sie nur bezwecken, dass diese Männer kein zweites Mal ins Freudenhaus kamen. Jetzt verstehe ich auch, weshalb bei den ersten beiden Einbrüchen nichts gestohlen wurde. Jemand hat nach den Fotos gesucht. Und dieser jemand ist zweifellos auf einem der Fotos verewigt. Diesen Mann, den habe ich schon einmal gesehen. Ja klar, im Fernsehen, das ist ein Politiker. Das könnte ihn hauen. Und auf diesem Foto steigt der Mann ins Auto. Man kann sogar die Nummer lesen. Frau Kamber war eine ausgezeichnete Fotografin. Es war ein leichtes, die Adresse des Mannes ausfindig zu machen. Er hieß Winkler, war ein konservativer Politiker, verheiratet und hatte 3 Kinder. Er schlug ein Treffen in einem Theaterfoyer vor. Ich rief eine junge Dame an und machte mich auf den Weg ins Theater. Ich verdrückte mich in einer Ecke und wartete. Winkler erschien und mit ihm eine Menge Publikum, doch das schien ihn nicht zu stören. Ich kann Ihnen leider die Hand nicht reichen. Ich habe einen Ausschlag. Ich leide seit Jahren darunter. Egal, was ich anfasse, die Haut springt auf und es blutet. Weshalb wollten Sie uns hier treffen? Meine Parteifreunde gehen nicht ins Theater. Meine Wähler ebenfalls nicht. Deshalb kann ich hier unbefangen über Dinge reden, die unangenehm sein können. Sie wurden fotografiert, als Sie ein Bordell betraten. Ein bisschen leiser dürfen Sie schon sein, sonst muss ich alles abstreiten. Und wenn ich flüstere, geben Sie alles zu. Ich war in dem Roten Haus, aber nur, um mir ein Bild zu machen. Ein Bild? Ja, ein Bild. Er hat sich sehr intensiv umgeschaut. Wer sind Sie denn? Ich bin Larissa. Erkennst du mich nicht mehr? Larissa? Ach oh ja, Sie haben sich um eine Stelle in der Verwaltung beworben. Ich werde mich dafür einsetzen, Sie werden umgehend Bescheid erhalten. Du wolltest harte Sachen ausprobieren, mit Peitsche und so. Und du hast mir eine Liebeserklärung gemacht, auf allen Vieren. Vielleicht sollten wir doch besser nach draußen gehen. Hier drin ist es viel zu warm. Uns ist es egal, wie Sie Ihre Freizeit verbringen, Winkler. Außer Sie brechen in fremde Häuser ein. Und erschlagen Frauen. Ich habe die Frau nicht getötet. Ich gebe ja zu, dass ich in das Haus eingedrungen bin. Es war Notwehr. Die Frau rief mich an, drohte mir, die Fotos zu veröffentlichen, wenn ich nicht sofort etwas unternehmen würde, um das Rote Haus zu schließen. Das liegt nicht in meiner Befugnis. Aber die Frau wollte davon nichts wissen. Ich habe mit einem Mörder Sex gehabt. Das glaubt mir keiner. Ich bin kein Mörder. Das Haus war leer, als ich einbrach. Ich sah keine Frau, ich sah niemanden. Ich hörte aber eine Stimme. Da bekam ich es mit der Angst und haute ab. Dem Politiker rannen Schweißbäche über das Gesicht und er begann unangenehm zu riechen. Die Umstehenden beobachteten uns argwöhnisch, vermuteten aber wahrscheinlich, dass wir uns über ein Theaterstück unterhielten. Als Winkler auch noch zu weinen begann, verließen wir das Foyer und hörten, wie einige Zuschauer applaudierten, so als wären sie gerade Zeugen einer einmaligen Performance geworden. Er ist harmlos. Ein Mann, bei dem manchmal die Hormone tanzen und dann geht er zu einer Hure und ist danach wieder 3 Wochen fröhlich. Wenn er es nicht war, wer hat dann Frau Kamber getötet? Vielleicht einer der anderen Männer. Noch einer, der wegen der Fotos in das Haus eindrang? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mir jedenfalls hat die ganze Angelegenheit die Augen geöffnet. Ich werde ein neues Leben beginnen. Als Herrgottschnitzerin in Oberammergau. Ich habe genug Geld, um 1 bis 2 Jahre nichts zu tun. Das Nichtstun, habe ich einmal gelesen, ist die Vollendung des Daseins. Ich mag solche krassen Sprüche. Ehe wir uns in einem philosophischen Flirt verloren, verabschiedete sie sich und ich besuchte den Mann, der gerne Insekten aß. Er war zusammen mit dem jungen Kerl, der für ihn das Geschäftliche erledigte. Gut, dass Sie kommen, Maloney. Sie können den Nachbarn die frohe Botschaft gleich selber übermitteln. Ich werde das Bordell schließen. Die Einnahmen lohnen die Mühsal nicht mehr. Was denn für eine Mühsal? Sie sitzen hier herum und essen den Vögeln die Nahrung weg. Wir haben uns stets darum bemüht, dieses Etablissement korrekt und diskret zu führen. Erst die lautstarken Proteste einiger Fanatiker haben dazu geführt, dass das Rote Haus in der ganzen Stadt zu einem Thema wurde. Anfangs kam uns die Gratiswerbung gelegen. Doch schon bald kippte die Stimmung. Die Männer gingen lieber in Häuser, über die niemand sprach. Zudem schadete es gewaltig, dass diese Frau Kamba wie ein Paparazzi fotografierte. Das muss sie gewurmt haben, so sehr, dass sie aus dem Weg räumen wollten. Na, hören Sie auf mit dem Unsinn. Der Mord an Frau Kamba hat alles noch viel schlimmer gemacht. Jetzt getraut sich doch kein Mann mehr in das Rote Haus, weil alle befürchten müssen, dass die Polizei jederzeit auftauchen könnte. Ich werde wieder zu meiner alten Liebe zurückkehren, die See. Er war Surflehrer, erzählt aber allen, dass er Matrose war. So sind sie, die jungen Leute. Verschwenderisch, auch im Angeben. Ich habe mir 3 Pedalos gekauft und werde im Sommer einen Flusstaxidienst aufbauen. Ich ging und aß in einem italienischen Restaurant Pasta alla Gorgonzola. Der Kellner wankte durch den Saal wie ein betrunkener Matrose. Und auf dem Teller entdeckte ich ein blondes Haar. Ich dachte an all die appetitlichen Insekten und ließ mich nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht, als ich in meinem Büro auf einen Beamten traf. Seit 2 Stunden warte ich hier auf Sie, Maloney. Ich habe Neuigkeiten. Wir haben auf dem Kerzenständer, mit dem Frau Kamba ermordet wurde, Blutspuren gefunden. Das überrascht mich nicht. Schließlich wurde mit dem Kerzenständer jemand erschlagen. Neben dem Blut von Frau Kamba fanden wir noch eine andere Blutgruppe. In unserem Labor wurde das Blut eingehend untersucht. Es handelt sich um das Blut eines Primaten. Maloney! Mensch, Affe oder Beamter? Das ist doch die umgekehrte Reihenfolge in der Evolution, oder? Wenn dies Blutspuren des Mörders sind, Maloney, woran hat sich der Mörder geschnitten? Wir fanden kein Blut an der Fensterscheibe und auch keine Blutspuren unter den Fingernägeln der Toten. Vielleicht hat der Mörder sich vor dem Mord rasiert und wurde dabei überrascht. Oder er wollte mit Winnetou Blutsbrüderschaft schließen, ehe er Frau Kamba erschlug. Egal, Maloney, wir haben einen Anhaltspunkt, das ist immerhin etwas. Der Mörder blutete vermutlich an der Hand, in der er den Kerzenständer hielt. Wir brauchen also nur noch einen Mann zu suchen, der mit einem Pflaster an der Hand herumläuft. Er strahlte und gab sofort einen Fahndungsaufruf durch. Schon nach wenigen Minuten meldeten Streifenpolizisten die ersten Fahndungserfolge. Ich genehmigte mir einen Whisky und dachte an einen Mann, der mir nicht die Hand geben wollte. Wenig später traf ich ihn in einer Kirche. Ich bereue alles. Das kommt ein wenig spät. Weshalb haben Sie nicht gleich die Wahrheit gesagt? Wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? Ihre Frau sagte mir, dass Sie hier sind. Meine Frau. Sie wird entsetzt sein, wenn sie hört, was ich getan habe. Frau Kamba hat Sie überrascht. Sie gerieten in Panik. Ich gäbe viel, wenn es so gewesen wäre. Aber es stimmt nicht. Ich war es, der Frau Kamba überraschte. Sie kauerte in einer Ecke, versuchte, sich unsichtbar zu machen. Das machte mich rasend. Diese Frau hatte mich fotografiert, mich gedemütigt, meine ganze Karriere in Frage gestellt. Sie waren es, der das Freudenhaus aufsuchte. Niemand hat sie dazu gezwungen. Etwas in mir hat mich gezwungen. Ach, ich bin mir so fremd. Ich werde jetzt die Beichte ablegen und danach gehen wir gemeinsam zur Polizei. Ich habe mich als Politiker immer für härtere Strafen bei Gewaltverbrechen ausgesprochen. Nie habe ich daran gedacht, dass ich mich damit meinen könnte. Ich wartete vor der Kirche. Winkler erschien ganz gelassen und redete kein Wort, bis ich ihn der Polizei übergab. Der Beamte schaute im Dienstreglement nach, ob man einem Mörder, der sich freiwillig stellt, Handschellen anlegen musste. Schließlich entschied er sich zu warten, bis sein Vorgesetzter die Kaffeepause beendet hatte. So geht das! haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Freudenhaus